Und das nächste Lied ist ganz speziell für Maxe und für meine Berliner Kameraden hier und für Tanne und so. Und das ist Die Welt gehört uns.